reinen Herzens und voller Kraft sein, unberührt von jedem Zweifel und jeder Selbstherrlichkeit. Sie werden wie helle Sterne am Firmament der Schlacht strahlen, Engel des Todes, die mit ihren leuchtenden Flügeln Tod und Verderben über die Feinde der Menschheit bringen. So soll es in 1000 Jahren 1000-mal geschehen, bis an das Ende der Zeit und die Auslöschung allen sterblichen Fleisches. Yeah.